Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht. Über Josef Knechts Herkunft ist uns nichts bekannt geworden. Gleich vielen anderen Eliteschülern hat er entweder seine Eltern früh verloren oder ist von der Erziehungsbehörde aus ungünstigen Verhältnissen losgelöst und adoptiert worden. Knecht gehört zu den Glücklichen, welche recht eigentlich für Kastalien, für den Orden und für den Dienst in der Erziehungsbehörde geboren und vorbestimmt scheinen. Es ist die stille, heitere, ja strahlende Art, mit welcher er sein Schicksal, seine Begabung, seine Bestimmung verwirklichte. Wie jeder bedeutende Mensch hat er sein Daimonion und seinen Amor Fati. Aber sein Amor Fati zeigt sich uns frei von Düsterkeit und Fanatismus. Freilich wissen wir das Verborgene nicht. So wie wir von Knechts Geburt und Herkunft nichts wissen, wissen wir von seinem Ende nichts. Wir haben aber nicht die mindeste Berechtigung zu der Annahme, dieses Ende könnte ein zufälliges gewesen sein. Wir sehen sein Leben, soweit es bekannt ist, in klarer Stufenfolge aufgebaut. Wir gestehen sogar, dass das Entschweben dieses Lebens in die Legende uns organisch und richtig scheint. Josef Knecht hat innerhalb der Welt das denkbar Höchste erreicht und geleistet, indem er als Magister Ludi Führer und Vorbild der geistig Kultivierten und geistig Strebenden war. Er hat den Bezirk eines Meisters, den Platz in der obersten Spitze unserer Hierarchie, aber nicht bloß erreicht und innegehabt. Er hat ihn durchschritten. Er ist ihm entwachsen in eine Dimension, welche wir nur ehrerbietig zu ahnen vermögen. Aus seiner Kindheit, das heißt aus der Zeit vor seiner Aufnahme in die Eliteschulen, wissen wir nur eine einzige Begebenheit. Knecht muss damals etwa 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein und war Lateinschüler in dem Städtchen Berolfingen am Rande des Zaberwaldes, das vermutlich auch sein Geburtsort gewesen ist. Der Knabe war zwar schon längere Zeit Stipendiat der Lateinschule und vom Lehrerkollegium, am eifrigsten vom Musiklehrer, schon 2 oder 3 Mal der obersten Behörde zur Aufnahme in die Eliteschulen empfohlen worden, doch er wusste davon nichts und hatte noch keinerlei Begegnung mit der Elite oder gar mit den Meistern erlebt. Da wurde ihm von seinem Musiklehrer, er lernte damals Violine und Laute, mitgeteilt, es werde in Bälde vielleicht der Musikmeister nach Berolfingen kommen. Einer der 12 Halbgötter. Einer der 12 obersten Leiter dieser ehrwürdigsten Behörde. Und für das ganze Land die oberste Instanz in allen musikalischen Angelegenheiten. Der Magister Musicae. Es gab in der Welt nur eine einzige Person, die dem Knaben Josef vielleicht noch sagenhafter und geheimnisvoller gewesen wäre. Der Glasperlenspielmeister. Der angekündigte Musikmeister erfüllte Josef mit einer ungeheuren und zugleich ängstlichen Ehrfurcht. Er stellte sich diesem Mann bald wie einen König, bald wie einen Zauberer vor. Ich freute mich ebenso tief auf den Augenblick, da dies Gestirn erscheinen würde, wie ich mich vor ihm fürchtete. Das war eine große Sache, eine Art Wunder, eine seltene Himmelserscheinung. Ich dachte mir das Bevorstehende in vielen Bildern aus, dachte mir vor allem eine große öffentliche Festlichkeit mit Blechmusik und beflaggten Straßen, vielleicht sogar mit Feuerwerk. Seine Vorfreude wurde nur durch den Gedanken gedämpft, dass er selber vielleicht diesem großen Mann allzu nahe kommen und vor ihm, dem großen Kenner, mit seiner Musik und mit seinen Antworten sich ganz unerträglich blamieren könne. Aber diese Angst war nicht nur quälend, sie war auch süß. Aber vielleicht, ach wahrscheinlich, würde es doch nicht dazu kommen. Gewiss würde der Meister anderes zu tun haben, als sich auf der Geige vorspielen zu lassen. Mit solchen Gedanken erwartete der Knabe den Tag, und der Tag kam und begann mit einer Enttäuschung. Es schallte keine Musik in den Gassen. Es hingen keine Fahnen und Kränze an den Häusern. Und man musste wie jeden Tag seine Bücher und Hefte nehmen und in den gewohnten Unterricht gehen. Und selbst im Klassenzimmer war nicht die kleinste Spur von Schmuck und Festlichkeit zu sehen. Es war alles so wie jeden Tag. Der Unterricht begann. Der Lehrer trug denselben Alltagsrock wie immer. Mit keiner Rede, mit keinem Wort gedachte er des großen Ehrengastes. In der zweiten oder dritten Schulstunde aber wurde an die Tür gepocht, der Schuldiener kam herein, grüßte den Lehrer und meldete, der Schüler Josef Knecht habe in einer Viertelstunde beim Musiklehrer zu erscheinen. Knecht wurde blass vor Schreck. Taumelnd verließ er die Schule, lief ins Internat hinüber, legte seine Bücher ab, wusch und kämmte sich, nahm zitternd seinen Violinkasten und sein Übungsheft und schritt mit Würgen in der Kehle zu den Musikstuben im Anbau. Es rief ihn niemand, aber es trat in das Übungszimmer ein Mann, ein ganz alter Mann, wie ihm schien, ein nicht sehr großer, weißhaariger Mann mit einem schönen, lichten Gesicht und mit durchdringend blickenden, hellblauen Augen. Er war von einer nicht lachenden oder lächelnden, sondern still glänzenden, ruhigen Heiterkeit. Er gab dem Knaben die Hand, setzte sich bedächtig auf den Hocker vor dem alten Übungsklavier und nickte ihm zu. »Du bist Josef Knecht?« sprach der Magister ihn an. »Dein Lehrer scheint mit dir zufrieden zu sein. Ich glaube, er hat dich gern. Komm, wir wollen ein wenig miteinander musizieren, ja?« Knecht hatte seine Geige bereits ausgepackt. Der alte Mann schlug das A an. »Was möchtest du gern spielen?« Der Schüler brachte keine Antwort heraus. Er war von Ehrfurcht für den Alten bis zum Überfließen angefüllt. Zögernd griff er nach seinem Notenheft. »Nein, ich möchte lieber, dass du auswendig spielst. Kein Übungsstück, irgendetwas Einfaches, was du auswendig kannst. Vielleicht ein Lied, das du gern hast.« Knecht brachte keine Antwort heraus. Der Meister aber drängte nicht. Er schlug mit einem Finger die ersten Töne einer Melodie an, sah den Knaben fragend an, der nickte, und spielte die Melodie sofort und freudig mit. Es war eins von den alten Liedern, die in der Schule oft gesungen wurden. »Noch einmal?« Knecht wiederholte die Melodie, und der Alte spielte eine zweite Stimme dazu. Zweistimmig klang das alte Lied durch die kleine Übungsstube. »Noch einmal?« Knecht spielte, und der Meister spielte die zweite und eine dritte Stimme dazu. Dreistimmig klang das Lied durch die Stube. »Noch einmal?« Und der Meister spielte drei Stimmen hinzu. »Und jetzt spiele es einmal in der Altlage.« Knecht gehorchte. Der Meister hatte ihm den ersten Ton angegeben und spielte nun die drei anderen Stimmen dazu. Viele Male spielten sie dieses Lied. Es war keine Verständigung mehr nötig. Und mit jeder Wiederholung wurde das Lied ganz von selbst reicher an Verzierungen und Rankenspiel. Ist es dir nun genug? Knecht schüttelte den Kopf und begann von Neuem. Der Knabe und der Alte dachten an nichts anderes mehr, gaben sich den schönen, verschwisterten Linien hin und den Figuren, die sie in ihren Begegnungen bildeten. In ihrem Netz gefangen musizierten sie, wiegten sich leise mit und gehorchten einem unsichtbaren Kapellmeister. Weißt du, was eine Fuge ist? Also, zu einer Fuge gehört vor allem ein Thema. Und das Thema suchen wir nicht lang, das nehmen wir aus unserem Lied. Er spielte eine kleine Tonfolge, ein Stückchen aus der Liedmelodie. Es klang wunderlich so herausgeschnitten, ohne Kopf und Schwanz. Er spielte das Thema nochmals und schon ging es weiter. Schon kam der erste Einsatz. Der zweite verwandelte den Quintschritt in einen Quartschritt. Der dritte Einsatz wiederholte den ersten eine Oktave höher, ebenso der vierte den zweiten. Mit einer Klausel in der Tonart der Dominante schloss die Exposition. Die zweite Durchführung modulierte freier nach anderen Tonarten hinüber. Die dritte mit einer Neigung zur Subdominante endete mit einer Klausel auf dem Grundton. Das Knabenherz wallte von Verehrung, von Liebe für den Meister. Und sein Ohr vernahm die Fuge. Ihm schien, er höre zum ersten Mal Musik, ahnte hinter dem vor ihm entstehenden Tonwerk den Geist, die beglückende Harmonie von Gesetz und Freiheit, von Dienen und Herrschen. Er ergab und gelobte sich diesem Geist und diesem Meister. Er sah sich und sein Leben und sah die ganze Welt in diesen Minuten vom Geist der Musik geleitet, geordnet und gedeutet. Nirgends, Josef, können zwei Menschen leichter Freunde werden als beim Musizieren.